wär ich sonst ein Gott in diesen Feldern hin. Ich lege einen Schäferstab vor Christians Regierungszepter hin, weil ihr durchlauchte Pan das Land so glücklich machet, dass Wald und Feld und alles lebt und lachet.